Menschengeschichte. Auf einer Welt, die sich nichts denkt, leere Materie. Mit großen Fragezeichen, alles hat seine Zeit. Erst Feuer und dann Asche, alles hat seine Zeit. Geschichte vom Verlieren und Wiederholen, und ich bin nur ein Korn am Strand vom großen Ozean. Es ist die alte Geschichte vom Erwachen und Aufstehen, und ich spiel meinen Part im unbekannten Masterplan. Alte Planeten und ein Signal, das nicht durchdringt, einsam verlassen. Nicht sinnvoll und nicht wichtig, alles hat seine Zeit. Erst blühen und dann welken, alles hat seine Zeit. Erst Held und dann Gejagter, alles hat seine Zeit. Erst Lehrling und dann Meister, alles hat seine Zeit. Erst Leben, dann Vergessen sein.